Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, ich spreche zu Ihnen aus Port Sudan am Roten Meer. Es dürfte ziemlich erstmalig sein, dass von einer Expedition laufend Originalberichte auf Magnetophonband per Flugpost in die Heimat gesandt werden. Die Möglichkeit ergab sich dadurch, dass wir für bestimmte Untersuchungen bei Fischen eine Apparatur zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Unterwasserschallschwingungen mitgenommen haben, die auch ein Magnetophonband enthält, das wir nun auch zu diesem Zweck verwenden können. Der Tiefseeforscher Hans Haß. Die Tiefseeforschung ist heute Thema in den Archivschätzen mit Christiane Kreiner. Hans Haß liebte Haie und er setzte sich für ihren Schutz ein. Er war der Erste, der die Meeresforschung populär machte, noch vor Jacques Cousteau. In den 1950er Jahren hat Hans Haß auf einen Tauchgang im Roten Meer ein Tonbandgerät mitgenommen und live reportiert. Aus Abenteuern am Roten Meer wurden später Filme fürs Fernsehen und Kino. Wir hören jetzt die erste Radioaufzeichnung von Hans Haß in Port Sudan. In einem zweiten Tondokument aus unserem Archiv bespricht Erich Nauset mit Experten und Wissenschaftlern die Situation der Meeresforschung in der BRD in den 1960er Jahren. Doch zuerst geht es weiter mit der Reportage von Hans Haß. Hans Haß in Port Sudan im Jahr 1950. Die heiße Jahreszeit hat eigentlich noch gar nicht begonnen. Trotzdem ist es jetzt schon so heiß, dass es eine erhebliche Willensanstrengung erfordert, während der Mittagszeit in die Stadt zu gehen. Alle Räume sind hier mit großen Ventilatoren ausgestattet. Ich will Ihnen die Situation schildern, in der ich mich hier augenblicklich befinde. Es ist Abend und ich sitze im Garten des Hauses des Commissioners, des obersten englischen Regierungsbeamten der Stadt, der uns in rührender Weise bei unseren Vorbereitungen unterstützt und uns sein Haus als Hauptquartier zur Verfügung gestellt hat. Die Luft ist voll vom Duft der vielen Blumen in diesem Garten. Sie sind der besondere Stolz des Commissioners. Und es ist nur ihm wegen der Wasserknappheit möglich, einen so schönen Garten zu halten. Allerdings, in den nächsten Wochen wird das Wasser, das aus ziemlicher Entfernung hierher kommt, abgestellt. Und dann wird für ein halbes Jahr hier alles verdorren. Port Sudan liegt wie eine kleine Oase inmitten der trostlosen Wüste. Die Stadt wurde erst um die Jahrhundertwende gegründet, als der Hafen von Sawakim, durch den früher der ganze Handel aus dem Sudan floss, sich nicht länger für die Anforderung einer modernen Schifffahrt eignete. Seither verfällt das alte Sawakim und während Port Sudan sich dauernd weiter in die Wüste ausbreitet und im Hafen fast täglich neue Frachter einlaufen, gibt es heute in Sawakim nur noch ganz wenig bewohnbare Häuser. Diese verfallene, tote Stadt von alter Vergangenheit bietet heute ein sehr romantisches Bild. Wir wollen in den nächsten Tagen dorthin übersiedeln. Sawakim ist die erste Station unserer Expedition. Wir haben die Absicht, eine nähere Untersuchung der Korallenriffe rings um Sawakim vorzunehmen. Diese Riffe sind sozusagen die Mörder von Sawakim. Rings um den Hafen wachsen sie wie bunte Mauern aus der Meerestiefe empor, engen die Hafeneinfahrt mehr und mehr ein, sodass schließlich größere Schiffe nicht mehr passieren konnten. Während ich hier zu Ihnen spreche, stehen in achtungsvollem Abstand zu meiner Rechten die fünf Diener des Commissioners, die das Aufbauen unserer Magnetophonanlage wie eine Hexerei mitverfolgt haben. Wir ließen Ahmed, den Hauptdiener, einige Worte ins Magnetophon sprechen und spielten ihm anschließend das Band vor. Und er war zuerst so erschrocken, dass er einige Schritte davon lief, und ich bin überzeugt, dass morgen in ganz Port Sudan unsere Hexenmaschine den hauptsächlichen Gesprächsstoff bilden wird. Ahmed, wie auch die anderen Diener, sind Sudanesen und schwarz wie Ebenholz. Bekleidet sind sie mit einem weißen Nachthemd, wenn ich so sagen darf, und auf dem Kopf tragen sie einen kunstvoll geschlungenen weißen Turban. Sie bieten somit einen recht schwarz-weiß gestreiften Eindruck. Unten die schwarzen Füße, dann ein Stück Nachthemd, dann die schwarzen Unterarme und Hände, dann der obere Teil des Nachthemdes, dann der schwarze Kopf und oben zum Abschluss der weiße Turban. Ahmed ist der Hauptdiener und bei allen offiziellen Diners des Commissioners bedient er die Gäste und sieht zu, dass alles in Ordnung ist. Jedes Jahr schickt ihn der Commissioner für 3 Monate in Urlaub in seine Heimat im südlichen Sudan. Außerdem hat er bereits 3 Frauen für ihn gekauft. Aber ich erzähle von Ahmed und von den Dienern und habe noch nicht einmal meine Mitarbeiter vorgestellt. Nur einer von ihnen hat bereits an einer früheren Expedition von mir teilgenommen, das ist Xenophon. Sein ziviler Name ist Alfons Hochhauser, er ist Steiermärker von Geburt. Er hat 12 Jahre seines Lebens in Griechenland als Fischer verlebt und dorther hat er den Namen Xenophon. Er ist ein Kenner der Fischerei und des Meeres, wie ich nicht vielen begegnet bin. Ich machte ihn bei meiner letzten Griechenland-Expedition ausfindig und er begleitete uns damals als Dolmetsch und Seekundiger. Und ich könnte mir heute kaum noch eine Expedition ohne ihn vorstellen. Er ist etwa 45, hager und sieht etwa so aus, wie man sich Don Quixote vorzustellen pflegt. Er hat die Aufgabe, unsere diversen Geräte in Ordnung zu halten. Außerdem ist er ein guter Koch. Hier allerdings haben wir einen eingeborenen Koch gemietet. Die letzten Jahre verbrachte er als Holzkohlenbrenner in den steirischen Bergen und er war sehr glücklich, als er hörte, dass es nun wieder ans Meer ging. Als ständiger Begleiter bei meinen Tauchabstiegen begleitet mich Gary Weidler. Er ist erst 22 Jahre alt und ein ausgezeichneter Schwimmer und Taucher. Schon bei den ersten Abstiegen im Tauchgerät, die wir bereits probeweise durchgeführt haben, benahm er sich, als wäre er auf diesem Gebiet ein alter Praktikus. Für mich ist es ein sehr angenehmes Gefühl, nicht mehr wie bei meinem ersten Aufenthalt hier allein zu tauchen. Zu zweit hat man eine ganz andere Sicherheit. Jeder passt auf den anderen auf. Gemeinsam schwimmt man hinunter in die rätselhaften Abgründe und 4 Augen sehen mehr als 2. Und auch wenn man dann wieder heroben im Boot ist, erinnert man sich zu zweit viel besser der gemachten Beobachtungen. Denn, wie ich schon öfters erzählt habe, verliert man beim Tauchen mit steigendem Druck die Gabe des logischen Überlegens. Man kommt in einen merkwürdig traumhaften Zustand und wenn man später an das Erlebte wieder zurückdenkt, dann kann man sich daran nur noch recht unklar erinnern und zu zweit ist es dann möglich, die einzelnen Situationen besser zu rekonstruieren. So dann begleitet uns als Tontechniker Eduard Wawrowetz, der uns liebenswürdigerweise von der Firma AKG in Wien, die für uns diverse Unterwasserinstrumente angefertigt hat, zur Verfügung gestellt und für die Expedition beurlaubt wurde. Ich habe die Absicht, hier im Roten Meer Versuche sinnesphysiologischer Art vorzüglich bei Haifischen anzustellen. Ich habe mich ja schon auf meinen letzten Expeditionen besonders für Haifische, für deren Verhalten und Leben interessiert und ich habe dabei die Beobachtung gemacht, dass diese Raubtiere außerordentlich empfindlich gegenüber Druckschwankungen, Schallschwingungen im Wasser sind. Darauf ist es auch zurückzuführen, dass man Haie, wie wir einmal zufällig herausgefunden haben, durch einen unter Wasser ausgestoßenen Schrei abschrecken kann. Ich habe dann im weiteren Verlauf meiner Beobachtungen festgestellt, dass überhaupt die Perzeption von Druckschwingungen im Wasser bei den Meerestieren eine bedeutendere Rolle spielt, als bisher angenommen wurde. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Fische, die man allgemein als stumm hinzustellen pflegt, auch eine gewisse Sprache haben. Dass sie nämlich einander an der Art ihrer Flossenbewegungen erkennen. Ich will nun versuchen, mit Hilfe eines Unterwassermikrofons solche Schwingungen, wie sie von schwimmenden Tieren ausgesendet werden, aufzunehmen, auf Magnetophon festzuhalten und eventuell verstärkt wieder ins Meer auszusenden, um so die Reaktion der Tiere aufeinander zu studieren. Es handelt sich dabei um technisch recht verzwickte Probleme, und sie zu meistern, ist die Aufgabe von Eduard Wawrowetz. Außerdem assistiert er mir bei den Foto- und Filmarbeiten und während der letzten 2 Wochen war er vor allem mit dem Löten und Adaptieren unserer Unterwasserkameras beschäftigt, die man immer erst an Ort und Stelle richtig gebrauchsfertig machen kann. Das besondere Problem ist dabei der Sucherausschnitt und die Entfernungseinstellung. Durch den Brechungsindex des Wassers werden die Einstellungen an der Kamera verfälscht und müssen entsprechend korrigiert werden. Zu diesem Zweck ließen wir uns Maßtafeln und Maßstäbe anfertigen und diese haben wir dann unter Wasser in genauen Abstand aufgenommen. Da der Brechungsindex jeweils auch vom Salzgehalt und von der Temperatur des Wassers abhängt, kann man diese Versuche immer erst an Ort und Stelle mit Genauigkeit durchführen. Dazu kommt als weitere schwierige Frage die Belichtung unter Wasser, die sehr variabel ist. Wir haben gleich in den ersten Tagen Probeaufnahmen gedreht und zur Entwicklung nach Amerika und nach Europa übersandt. Leider kam ein Teil unseres umfangreichen Gepäcks, darunter auch Teile der Magnetophonvorrichtung, verspätet mit einem anderen Schiff nach. Und auch die Zollformalitäten nahmen länger als erwartet in Anspruch. Sonst hätten wir diese erste Sendung bereits früher abschicken können. Den fünften männlichen Teilnehmer der Expedition haben wir inzwischen leider bereits verloren. Und zwar unseren Kameramann. Nicht, dass ihm etwas zugestoßen ist, aber es stellte sich heraus, dass er das außerordentlich heiße Klima nicht verträgt und so bleibt nichts übrig, als dass er mit dem nächsten möglichen Schiff wieder nach Hause zurückfährt. Dieser Ausfall ist für uns recht schmerzlich und es bleibt mir nur nichts übrig, als weitgehend auch das Amt des Kameramanns auf mich zu nehmen. Schließlich begleitet uns diesmal auch ein weiblicher Teilnehmer, meine Sekretärin Lotte Bayerl. Sie ist eine sehr gute Schwimmerin und sehr couragiert. Wir haben auch bereits Probetauchungen durchgeführt mit ihr. Wir haben sie mit unserem Tauchgerät ausgerüstet und sie ist mit uns in einem Korallenriff gewesen. Ein Eindruck, wie er wahrscheinlich noch keiner Frau vor ihr beschieden gewesen ist. Sie vertraut so fest auf uns, dass wir Mühe haben, sie vor Unachtsamkeiten zu bewahren. An dem Tag, an dem wir sie mit uns ins Riff hinunter mitnahmen, passte ihr die Nasenklemme nicht recht, sodass sie den Druck in den Ohren nicht ausgleichen konnte und wir mussten mehrmals mit ihr wieder zum Boot hochschwimmen und aufpassen, dass nichts passiert. Schließlich gab ich ihr Anweisung, es für diesmal sein zu lassen und wir verließen sie am Boot und Gary und ich tauchten gemeinsam hinunter in wesentlich größere Tiefe als zuvor, etwa 18 Meter Tiefe, und bemühten uns, einen größeren Fisch zu einer Aufnahme zwischen uns zu bekommen. Wir schwammen also gemeinsam um einige große Korallenbrocken, die wie Türme vom Meeresgrund meterhoch aufragten. Und als wir endlich mit großer Mühe diesen Fisch in unserer Mitte hatten und ich gerade die Aufnahme drehen wollte, da machte der Fisch einen erschreckten Flossenschlag und verschwand. Und statt ihm erschien, mit graziösen Bewegungen durchs Wasser gleitend, mit wallenden Haaren, unsere Lotte. Sie war sehr stolz auf ihr Tauchkunststück und sehr gekränkt über meine Heftigkeit, als wir anschließend über Wasser kamen. Übrigens sahen wir knapp vorher noch einen Hai und Lotte zeigte gar nicht viel Angst. Sie drückte sich ein wenig zwischen uns und erklärte dann, nie noch in ihrem Leben ein so schönes und graziöses Tier gesehen zu haben. Nach diesen ersten Versuchen habe ich meine Bedenken ziemlich beiseite gelegt und mich entschlossen, sie wie einen Mann zu behandeln und trotz ihrer Weiblichkeit überall mit uns zu nehmen. Sie sollen mir bei den Sammlungen assistieren und sie wird in unserem Film sicher eine sehr graziöse Bereicherung sein. Man hat bei unserer Abreise von Österreich vielfach in den Zeitungen verbreitet, dass wir die Absicht haben, hier einen Spielfilm zu drehen. Ich möchte dieses Missverständnis gerne richtigstellen. Wir haben die Absicht, einen Film zu drehen, der in ein Gebiet führt, das noch völlig jungfräulich, unbetreten ist. Das ist eigentlich alles. Wir wollen die Öffentlichkeit an unserer Arbeit und unseren Erlebnissen teilhaben lassen. Und zu diesem Zweck will ich mich, soweit es geht, der Spielfilmtechnik bedienen. Das heißt, den Film so gestalten, dass er nicht ein normaler Kulturfilm daraus wird, für den sich immer nur ein geringer Kreis zu interessieren pflegt, sondern ein Film, der spannend und nach dramaturgischen Gesichtspunkten aufgebaut ist wie ein Spielfilm. Wir wollen auch zur Auflockerung Dialoge aufnehmen und Originaltonaufnahmen in den Film einbeziehen, zum Teil auch Unterwassertonaufnahmen. So wollen wir dem Kinopublikum etwas bieten, das mehr sein soll als bloß 2 Stunden der Ablenkung vom Alltag. Lassen Sie mich Ihnen noch zum Schluss dieser ersten Sendung von einem Erlebnis erzählen, das uns in diesen Tagen beschieden gewesen ist. Zu Besuch in Port Sudan kam einer der höchsten britischen Regierungsbeamten des Sudan aus der Hauptstadt Khartoum. Er kam mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern und es war mir sehr daran gelegen, ihn für unsere Arbeit zu interessieren, denn er hat bei meinem Projekt der Errichtung eines Meeresbiologischen Institutes hier in Port Sudan ein gewichtiges Wort mitzureden. Als darum der Commissioner mir sagte, dass er nachmittags den hohen Herrn und seine Familie im Motorboot hinaus in die Riffe führen würde und mich einlud, gemeinsam mit Gary Weidler mitzukommen, sah ich da eine günstige Gelegenheit, ihn mit den Vorzügen unserer Tauchweise und Forschungsmethode vertraut zu machen. Es war schon ziemlich spät, als wir abfuhren. Der Wellengang war beträchtlich, aber die beiden Töchter, zwei Mädchen, zwischen 17 und 19 Jahren, standen aufrecht im Boot und ließen ihre Haare im Winde wehen. Der hohe Beamte sah bedächtig zu, wie wir uns die Tauchgeräte umschnallten. Wir fuhren zu Mingetrief. Das ist ein Platz, der etwa eine halbe Stunde von Port Sudan mit dem Motorboot entfernt liegt. Die Riffgürtel ziehen an der Küste des Roten Meeres in beträchtlichem Abstand vom Land zur Küste parallel. Mingetrief ist ein besonders schöner Platz, wo wir auch schon mehrfach getaucht hatten. Die Sonne stand schon ziemlich tief. Endlich waren wir an Ort und Stelle, ankerten zwischen den Riffen, die in dem tiefblauen Wasser deutlich an ihrer grün-gelben Färbung zu erkennen waren. Wir machten uns bereit und stiegen über Bord. Da wir einen großen Guckkasten mit Glasboden mitgenommen hatten, konnte man uns von oben gut beobachten, solange wir uns nämlich direkt unterhalb des Bootes befanden. Das Wasser war sehr klar und obwohl die Sonne schon ziemlich tief stand, war die Beleuchtung für Fotografien sehr geeignet. Wir setzten uns in etwa 8 Meter Tiefe beide auf den Grund, zeigten den Zuschauern oben, wie beweglich wir waren, fotografierten vor ihren Augen einen Fisch, abonnierten einen zweiten, der jedoch leider entkam. Dann nahm uns die Gegend so gefangen, dass wir außer dem Sichtkreis des Bootes weiter in die Tiefe hinabschwammen. Ich könnte die Landschaften dort unten so schildern, wie sie wirklich sind. Unser Film soll es ja zeigen. Eine Mondlandschaft kann nicht bizarrer sein, wie das, was hier unten im Schoß des heißesten Meeres der Welt sich in unglaublicher Farbenpracht entfaltet. Tiefe Schluchten, die in gähnend blaue Tiefe hinabstürzen. Tausende von bunten Fischen, die die meterhohen Korallenblöcke umspielen. So bunt und verworren sind diese Korallen, dass man manchmal glaubt, man betrachte die Fassade eines indischen Tempels. Ich fotografierte Gary, wie er durch diese Landschaft schwamm, zum ersten Mal in seinem Leben. Plötzlich, als ich einen kleinen Rotfeuerfisch zu fotografieren bemüht war, machte Gary mich durch lautes Brummen im Wasser auf etwas aufmerksam. Ich drehte mich um und sah einen Hai, der gut 2,5 bis 3 Meter Länge hatte und direkt hinter mir stand und mich neugierig betrachtete. Als ich mich umdrehte, riss es ihn herum, er war erschrocken und er verschwand. Aber in einem Bogen kam er gleich wieder zurück. Es war ein ziemlich frecher Hai. Er kam auf mich los, mehrmals hintereinander, sodass ich einige sehr schöne Aufnahmen direkt von vorne knipsen konnte. Gary, der noch keinen so großen Hai gesehen hatte, hielt sich zuerst zwischen die Korallen, aber dann gewann er Kontakt zu diesem mächtigen, majestätischen Tier. Und ich versuchte nun Gary vorzuführen, dass man Haie abschrecken kann, indem man sie anschreit. Ich schrie also den Hai mit aller Kraft an und ohne das geringste Ergebnis. Dieser Hai gehörte zu den wenigen, bei denen das nichts hilft. Das gibt es nämlich auch. Er benahm sich sehr zudringlich und kam ziemlich nah von uns heran. Wir bekamen ihn einmal auch sehr schön zwischen uns. Für meine Fototätigkeit war dies sehr erfreulich. Als ich zufällig hochblickte, erstarrte ich buchstäblich. An der Grenze unseres Sichtkreises, weit, weit oben, schräg seitlich, konnte ich die Silhouette des Bootes sehen. Es sah wie eine große Zigarre aus und daneben im Wasser 4 sich bewegende Beine. Die beiden Mädchen waren ins Wasser gestiegen und badeten. Diese zappelnden und herabhängenden Beine mussten für einen Hai der Temperamentsart wie dieser, der sich da herumtrieb, etwas sehr Verlockendes sein. Wahrscheinlich erschien mir im Augenblick die Gefahr größer, als sie wirklich war. Wahrscheinlich wäre auch so nichts passiert, aber bei diesem Anblick ging es mir kalt durch die Glieder und ich sah bereits eines der Mädchen verletzt und meine Expedition abgebrochen und mein Projekt eines Institutes für alle Ewigkeit verdammt. Auch Gary blickte hoch und wir machten uns Zeichen. Erst wollten wir hochschwimmen, aber dadurch hätten wir den Hai nur vielleicht noch hinter uns nachgelockt. Außerdem hätten wir die Mädchen erschreckt und ihr Vater, der hohe Beamte, wäre auch nicht gerade erfreut gewesen, denn schließlich war es doch unser Vorbild gewesen, dem die Mädchen gefolgt waren und das sie zu diesem Bad veranlasst hatte. So blieben wir unten und lenkten, so gut es ging, die Aufmerksamkeit des Haies auf uns. Schwamm er in die gefährdete Richtung, dann zappelten wir mit den Flossen so stark wir konnten und gebärdeten uns, bis er wieder neues Interesse an uns gewann und uns zu uns herkam. Endlich verzog er sich dann in tieferes Wasser und wir schwammen erleichtert hoch und halfen den Mädchen ins Boot. Und abends tanzten wir dann mit ihnen im Club und es ergab sich eine günstige Gelegenheit, mit dem hohen Regierungsbeamten über mein Projekt zu sprechen. Nun, Haifischen haben wir natürlich kein Sterbenswörtchen gesagt. Immerhin haben wir die Mädchen eindringlich davor gewarnt, ohne uns je wieder in solchem Gebiet allein zu baden. Ich schließe damit unsere erste Sendung. Die nächste Sendung erreicht Sie bereits aus der toten Stadt Sawakin. Bis dahin verabschiede ich mich und hoffe, dass unser Magnetophonband gut nach Europa gelangt ist. Das ist es und es wurde so gut aufbewahrt, dass wir es heute noch senden können. In unserem nächsten Tondokument aus unserem Archiv ist der Journalist Ernst Nauset der Frage nachgegangen, wie steht es um die Tiefseeforschung in der Bundesrepublik in den 1960er Jahren? Und zuerst wirft er einen Blick zurück. Noch vor gut 30 Jahren hatte die deutsche Meeresforschung in der Welt hohes Ansehen. Es war die Zeit, in der das Forschungsschiff Meteor ozeanographische Untersuchungen vor der südamerikanischen Ostküste machte. Diese Meteor-Expedition ist für andere Nationen das Vorbild zur systematischen Erforschung der tiefen See von einzelnen Schiffen aus geworden. Seit dem Internationalen Geophysikalischen Jahr, also 1957-58, gilt für Tiefsee-Expeditionen ein anderer Stil. Ganze Flotten von Forschungsschiffen untersuchen in internationaler Zusammenarbeit die Verhältnisse im Weltmeer. Naturwissenschaftler aus allen hochzivilisierten Ländern, Ozeanographen, Biologen, Geologen, Meteorologen, Chemiker, Physiker, Botaniker, Zoologen machen sich an eine große Bestandsaufnahme der Rätsel in der See. Die Rolle der deutschen Wissenschaftler in der Meeresforschung ist heute eine bescheidene. Jetzt sind es vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika und die Sowjetunion, die mit einem großen Aufgebot von Forschungsschiffen, Wissenschaftlern und Technikern die Meeresforschung vorantreiben, in der politischen Erkenntnis, dass ihr für die Ernährung, für den Verkehr und für die Wirtschaft in Zukunft eine wichtige Funktion zukommt. In Nordamerika sind zurzeit rund 70 Forschungsschiffe im Bau oder in der Planung. Die Sowjetunion verfügt neben zahlreichen großen Forschungsschiffen sogar über Forschungsunterseeboote. Die Staatsführungen beider Nationen haben der Meeresforschung die gleiche Wichtigkeit zuerkannt wie der Kernphysik und der Weltraumforschung. Eine nennenswerte deutsche Meeresforschung gäbe es wohl kaum noch, wenn nicht einige der alten Meeresforscher noch lebten, wenn nicht ihre Schüler inzwischen als Lehrstuhlinhaber oder Institutsleiter in die alten Stätten der Meeresforschung eingezogen wären, wenn nicht der Geist und die Tradition der deutschen Meeresforschung über die kritischen letzten Jahre hinweg durch Gelehrte und Studenten lebendig gehalten worden wäre. Denn dieses Jahr, 1964, kann eine Renaissance der deutschen Meeresforschung einleiten. In Bremerhaven liegen zwei neue Forschungsschiffe, die Walter Herwig und die Meteor II. Die Walter Herwig ist ein Fischereiforschungsschiff, das seine erste große Reise an die westafrikanische Küste machen wird. Die Meteor II soll den Meereskundlern dienen und nach dem Westindischen Ozean auslaufen, um dort an einem großen internationalen Forschungsprogramm teilzunehmen. Der Bau dieser beiden Schiffe hat bis weit in das Binnenland hinein bei zahlreichen Forschern Unruhe verursacht. Denn vielen von ihnen soll Gelegenheit gegeben werden, lang gehegte wissenschaftliche Pläne zu verwirklichen. Naturwissenschaftliche Institute der meisten Universitäten der Bundesrepublik wollen, angeregt durch die neuen Schiffe, meereskundliche Untersuchungen aufnehmen. Forschungseinrichtungen, die seit 100 Jahren und länger die Meeresforschung gepflegt haben, möchten die alte Tradition verstärkt fortführen. Hierzu gehört die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Sie besitzt in ihrem Naturmuseum in Frankfurt wissenschaftlich kaum ausgeschöpfte Vergleichssammlung von Meerestieren aus allen Ozeanen. Seit über 35 Jahren unterhält sie eine eigene Forschungsanstalt für Meeresgeologie und Meeresbiologie in Wilhelmshaven, die die Frankfurter Senckenberg am Meer nennen. Die Senckenberger saßen hier im Binnenland und sie hatten das Mainzer Becken mit den Tertiärablagerungen vor sich. Sie hatten den Taunus und das Devon der Eifel vor sich und arbeiteten dort. Und alle diese Ablagerungen hier im Binnenland sind ja letzten Endes mährische Ablagerungen. Es waren ursprünglich große Flachmeere hier. Große Flachmeere, oft tropischer Natur, die nun hier ihre Sedimente ablagerten und die auch gleichzeitig die Reste der toten Organismen mit in diese Ablagerungen hineinpackten. Wenn man also in besonders deutlicher Weise diese Umstände sich rekonstruieren will, wie dieses mährische Gestein entstanden ist, dann geht man am besten dorthin, wo heute noch solche Vorgänge sich abspielen, nämlich an den heutigen Meeresgrund, an die heutige Meeresküste, und untersucht dort diese heutigen Vorgänge mit dem Hintergedanken, die Ergebnisse später zurückzuprojizieren in die geologische Vergangenheit und um sich damit das Vergangene zu verlebendigen. Aber das hört sich einfacher an, als es ist. Sie selbst waren ja sehr lange in Wilhelmshaven. Dort gibt es eine kleine Außenstelle von Senckenberg, eben Senckenberg am Meer. Und es gibt sogar einen alten, einen ehrwürdigen, einen Fischkutter, mit dem Sie, ja, Sie denken, diese an die Astarte. Sie nicht denken wahr? An unsere alte Astarte, die sich heute noch auf der Nordsee herumtreibt und die heute modernisiert ist und die nicht mehr als Finkenwerder Kutter auf Schollen geht, sondern die auf Meeressedimente geht und die tote Organismen, die später mal Fossilien werden sollen. Herausholt eben aus dem Wattenmeer im Wesentlichen, nicht? Aus dem Wattenmeer und eben aus der tieferen See. Aber wie muss man sich denn das nur vorstellen? Da ist also der alte Finkenwerder Fischkutter, die Astarte, und da sind ein paar Leute von Senckenberg drauf. Wie kriegen die denn nun die entsprechenden Sedimente, Ablagerungen aus dem tiefen Meer heraus? Im Wattenmeer ist es ja einfach. Dort kann man ja einfach mit dem Spaten etwas herausstechen. Sie haben sicher mit vielen anderen interessiert, bereits irgendwann einmal in eine Baugrube gesehen. Und da sahen Sie da unten ein Gerät stehen, das einen Greifer hatte. Und dieser Greifer brachte nun Aushub nach oben. Genauso arbeitet ein Greifer bei uns an Bord. Er wird über Bord gebracht auf den Meeresgrund und greift von dort das Sediment nach oben. Das war der Anfang. Wenn ein solcher Greifer in den Meeresgrund sich hineinbeißt, dann zerstört er natürlich sämtliche Schichten. Und dann ist bereits sehr viel zerstört von dem, was wir wissen wollen. Infolgedessen mussten wir über diesen Greifer hinauskommen und wir mussten ein Gerät konstruieren. Und dieses Gerät ist inzwischen fertig und ist vor allen Dingen von meinem Nachfolger in Wilhelmshaven, Herrn Dr. Reineck, entwickelt worden. Ein Gerät, das wir Kastengreifer nennen. Es wird also ein Kasten auf den Meeresgrund versenkt, der mit schweren Gewichten aus Blei in den Grund hineingedrückt wird. Und dann haben wir einen Mechanismus, der diesen Kasten unterfängt und wieder nach oben bringt, sodass die Schichtung am Meeresboden mit allen Organismen, mit allen toten Organismen, mit allen lebenden Organismen hochbringt und dort oben nun untersucht werden kann. Nun interessieren Sie sich ja nicht nur für die einzelnen geologischen Schichten, die Sie dort finden, sondern für die Reste, die Überbleibsel von Meerestieren. Das ist sozusagen eines und dasselbe. Wie am heutigen Meeresgrund der Organismus, der sich dort bewegt, ohne das dazugehörige Sediment kaum zu verstehen ist und auch in seinen Reaktionen kaum begriffen werden kann. So. Ach, Sie interessieren sich auch für die Bewegungen und für die Reaktionen dieser Tiere? Ja, selbstverständlich. So also auch im Gestein. Dort sieht man nicht nur die Fossilien, sondern sieht auch die Bewegungen ehemaliger Organismen, die sich dort in dem späteren Gestein bewegt haben, als dieses Gestein noch als Sand oder als Schlick weich war. Nicht nur, dass sie sich bewegt haben, sondern dass sie auch gefressen haben und sie verdaut haben. Sie haben gefressen und sie haben verdaut und sie haben solche aus dem Verdauungsvorgang übrig gebliebenen Reste hinterlassen, sogenannte Koproliten, wie man in der Geologie sagt, die gerade geologisch von großer Bedeutung sind und reich sind an organischer Substanz. Alles das also wird hochgebracht und wird mit den Mitteln der rezenten Geologie und mit Mitteln der rezenten Zoologie und Botanik untersucht, aber eben immer in Hinblick auf das Vergangene. Mhm. Nun werden Sie ja, ich will nicht sagen, künftig die Astarte vertauschen mit dem neuen Forschungsschiff Meteor, sondern die Astarte wird ja weiterhin in Wilhelmshaven bleiben. Aber zusätzlich werden Senckenberg-Forscher auf die Meteor gehen und auch im tieferen Meer solche Untersuchungen vornehmen. Ja, selbstverständlich wird das nötig sein. Und insofern haben wir unseren Aktionsradius bereits erweitert. Wir haben an der Atlantikküste Nordamerikas gearbeitet. Zurzeit ist einer meiner Mitarbeiter in Florida tätig, der als Ichthyologe, als Fischforscher dort arbeitet. Ich selbst habe im vergangenen Frühjahr in Neapel, im Golf von Neapel gearbeitet, eben meerespaläontologisch und meeresgeologisch. Und mein Mitarbeiter, Herr Dr. Reinick in Wilhelmshaven, wird auch an einer der nächsten und ersten Forschungsfahrten dieses Meteor, dieses zukünftigen Forschungsschiffs, wohl auch an Bord sein. Und wo sehen Sie denn nun selbst für Senckenberg die wesentlichsten Aufgaben in der Zukunft? Für Senckenberg liegen sie eigentlich auf beiden Feldern. Wir hier in Frankfurt sind ja ein Museum. Wir haben riesenhafte Sammlungen von Meeresorganismen. Und wenn vom Indischen Ozean gesprochen wird und dass dort in Zukunft gearbeitet werden soll, dann kann ich sagen, dass wir hier in diesem Hause wohl die größten Sammlungen an Fischen und Korallen und niederen Meerestieren und Mollusken aus diesem Meeresgebiet bereits haben, aus dem Indischen Ozean bereits haben, und dass diese Sammlungen ein sehr wesentlicher Grundstock sind für das, was dort biologisch und paläontologisch in Zukunft mit modernen Methoden geschehen soll. Die eigentlichen Schwerpunkte der deutschen Meeresforschung sind Kiel und Hamburg. Eine ebenso ehrwürdige, lange Tradition in der Meeresforschung wie Senckenberg in Frankfurt hat in Hamburg das Seewetteramt, die alte deutsche Seewarte. In den Archiven befinden sich, zum Teil aus dem vorigen Jahrhundert, ungefähr 20 Millionen Wetterbeobachtungen von See. Diese Sammlung vergrößert sich ständig durch die meteorologischen Messungen, die an Bord der deutschen Handelsschiffe gemacht werden und die durch Funkentelegrafie dem Seewetteramt pausenlos übermittelt werden. Die Auswertung dieser beinahe unzähligen Daten durch elektronische Rechenmaschinen gehört zu den Zukunftsplänen des Seewetteramts. Sie könnte neue Möglichkeiten zur Vorhersage langfristiger Wetter- und Klimaveränderungen eröffnen. Eine genauere Kenntnis der Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre ist eine weitere Voraussetzung, wenn man in der Wettervorhersage über längere Zeiträume weiterkommen will. Im Deutschen Wetterdienst bearbeitet also das Seewetteramt die maritime Meteorologie. Sein täglicher Dienst gilt der Schifffahrt auf dem Atlantischen Ozean. Die maritime Meteorologie hat eine angewandte Seite. Das ist also die Bereitstellung der meteorologischen Informationen für die Schifffahrt und für die Fischerei, die aktuelle Wetterberatung und die klimatologische Information. Das sind die angewandten Zweige der maritimen Meteorologie. Und als Grundlagenforschung gehört dazu die Erforschung der Physik der maritimen Atmosphäre, ihre Zusammensetzung, ihre besonderen Gesetze, die sich daraus herleiten, dass ihr Untergrund eben nicht festes Land ist, sondern Meer, das verdunstet, das sehr homogen ist in seiner Verteilung der Wärme, das außerdem aber auch wiederum beeinflusst werden kann durch die Atmosphäre und dann wieder rückwirkt. Wir sind nun also auf dem Meere in der angenehmen Lage, weit weg zu sein von allen möglichen Störungsquellen, von Einflüssen der Vegetation oder des Menschen, Wir haben auch verhältnismäßig geringe räumliche und zeitliche Unterschiede. Die Grundlage ist sehr eben. Auf dem Kontinenten haben sie Gebirge und Wälder und Wiesen und Flüsse und Seen und alles das sind sehr starke Unterschiede. Auf dem Meere gibt es das alles nicht. Aber es gibt eine sehr große andere Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit der Messung. Wir können ja eigentlich nur von Schiffen messen. Die Schiffe sind Störungen in der Luftströmung. Sie sind oft zusätzliche Wärmequellen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir dort Temperaturen und Feuchtigkeiten messen wollen. Und es wäre schon besser, wenn man also von anderen Untersätzen ausgehen könnte. Wir sind gerade dabei, Wetterbojen einzusetzen, die also klein sind und dann nun die meteorologischen Dinge, meteorologischen Elemente messen und sogar auch noch an Landstationen durch Funk übermitteln. Aber natürlich können sie einen menschlichen Beobachter nicht ersetzen. Sie werden aber sehr wichtige Lücken im Beobachtungsnetz füllen. Und in Amerika hat man sie auch schon in den Seegebieten mit Erfolg verwenden können, die von Hurrikanen heimgesucht werden. Und die Bojen sind sogar so stabil konstruiert, dass sie Hurrikane überstanden haben. Man kann auch daran denken, im Küstenvorfeld Türme einzurichten, zum Beispiel der neue Leuchtturm Alte Weser, der jetzt gerade seiner Fertigstellung entgegengeht. Der wird auch eine sehr wichtige Wetterstation beherbergen. Auch diese wird später mal automatisch sein müssen. Sie wird also die Dinge, die meteorologischen Elemente feststellen und auf einer Kurzwellenstrecke, einer Richtfunkstrecke nach Bremerhaven übermitteln. Von dort geht es dann weiter in das Wetternetz. Wir können natürlich auch die Satelliten sehr gut verwenden, die ja nun von ganz hoher Warte aus eine flächenhafte Aufklärung geben. Bisher haben wir ja nur immer einzelne Punkte, die durch Beobachtung aufgeklärt sind. Selbst auf dem Meere ist das Gesichtsfeld des Beobachters doch verhältnismäßig klein, verglichen mit dem Gesichtsfeld eines Satelliten aus 500 bis 1000 Kilometer Höhe. Und so bekommen wir von diesen Satelliten also eine sehr gute Beschreibung der Wolkenverteilung, der Wolkenstruktur. Sie können die Strahlung messen, die die Erde empfängt von der Sonne und die, die sie wieder abgibt an den Weltenraum. Das sind alles sehr wichtige Größen. Und viele neue Aufschlüsse sind aus den Satelliten hervorgegangen, gerade die Strukturen der Bewölkung, die also Regelmäßigkeiten zeigen, die wir früher von Boden her aus unserer Froschperspektive nicht feststellen konnten. Aber die deutschen Meteorologen, die haben doch nichts von diesen Satelliten, oder? Doch, natürlich. Wir bekommen einmal die Satellitenbeobachtung über Bildfunk oder Faksimilefunk übermittelt und können sie verwenden. Bisher waren die Satelliten für uns nicht so im aktuellen Dienst verwendbar, weil die Bahnen südlich von uns verliefen. Aber wir werden ja den Nimbus-Satelliten bekommen, den eine polnahe Bahn geschossen werden wird. Und der wird dann alle Teile der Erde laufend überwachen können. Man kann auch jederzeit Satellitenaufnahmen in Washington anfordern. Da liegen Tausende, die nicht ausgewertet werden konnten, allein aus Mangel an Menschen und Zeit. Und sie werden bereitwillig zur Verfügung gestellt. Man kann daraus also rein wissenschaftlich sehr gute Aufschlüsse sich ableiten. Aber wenn die deutsche Meteorologie nun wiederum an die Tradition von Meteor 1 anknüpfen will, dann braucht sie erstens ein Schiff und zweitens Wissenschaftler. Ist das gegeben? Das Schiff natürlich. Wir haben in vielen Jahren hier die Vorbereitungen dazu getroffen und Meteor 2 wird verglichen mit seinem Vorgänger natürlich wesentlich größer und besser und moderner ausgestattet sein. Er bietet eine Heimstatt für alle maritimen Wissenschaften, angefangen von der Geologie, Ozeanographie, Geophysik, Biologie. Und schließlich auch die Meteorologie ist da gut vertreten. Wir haben also ein ganz großes Wetterradar dort bekommen, das Kreise stabilisiert für die Windmessung bis in höchste Schichten eingesetzt werden kann. Es werden Ballons aufsteigen gelassen, die einen Radarreflektor tragen, dann geortet werden können. Aber auch können wir dieses Radar einsetzen für die Ortung von Niederschlagsgebieten. Wir hoffen, in den Tropen da auch gute Ergebnisse damit zu erhalten. Wir haben ferner Einrichtungen zur Messung von luftchemischen und von luftelektrischen Erscheinungen. Wir können Radiosondenaufstiege machen, um die Temperaturen, Feuchtigkeit bis in höhere Schichten zu erkunden. Fesselballonaufstiege werden dazu da sein, um die niedrigsten Schichten zu überwachen. Selbst der Hubschrauber kann für meteorologische Dinge eingesetzt werden. Es ist also eine umfangreiche Forschungseinrichtung für die maritime Meteorologie vorhanden und natürlich eine bestausgerüstete Wetterwarte, die für die aktuelle Betreuung aller dieser Forschungsrichtungen da sein wird. Dem Seewetteramt in Hamburg unmittelbar benachbart ist das Deutsche Hydrographische Institut. Hier werden nicht nur Seekarten hergestellt, die Gezeiten berechnet und mit Hilfe der Meteorologen von nebenan die Wasserstände an der deutschen Nordseeküste vorhergesagt. Das DHI ist auf einem besonders wichtig gewordenen Gebiet der Meeresforschung tätig geworden, und zwar befassen sich einige Wissenschaftler hier mit der Verunreinigung des Meerwassers durch den Menschen. Mehrmals im Jahr läuft das Vermessungsschiff des Deutschen Hydrographischen Instituts, die GAUS, in die Nordsee oder in die Ostsee aus, um im Experiment die Verteilung von Fremdstoffen im Meer zu untersuchen, etwa durch Ausschütten großer Mengen einer wasserlöslichen roten Farbe. Es sind die Industrieabfälle und die radioaktiven Beimengungen, die hauptsächlich vom DHI auf ihre Gefährlichkeit und ihr Verhalten im Meer erforscht werden. Diese Probleme sind ja eng verbunden. Man kann sie in zwei Untergruppen aufteilen. Die erste Gruppe möchte ich vielleicht als Transportproblem bezeichnen. Die Fragestellung ist einfach dann folgende: Ich bringe irgendeinen Abfall an einen speziellen Punkt in das Meer und werde nun gefragt oder soll beantworten, nach welcher Zeit und in welcher Konzentration werden diese Abfälle voraussichtlich an den deutschen Küsten oder auch in den deutschen Fischereigebieten auftreten und dort eventuelle Schäden veranlassen. Und solche Abfälle, das könnte zum Beispiel Öl sein, das Schiffe ablassen. Öl nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als sich es nicht oder nur sehr, sehr schwer vermischt, sondern an der Oberfläche treibt. Dieses Spezialproblem haben wir in den letzten Jahren sehr ausführlich untersucht, weil es bereits eine große internationale Organisation gibt in London, die sich mit der internationalen Regelung der Fragen der Ölverschmutzung befasst. Wir haben durch sehr ausführliche Driftuntersuchungen festgestellt, dass das Öl sehr viel weniger als bisher erwartet wurde mit den Strömungen vertreibt, sondern dass der Driftweg fast ausschließlich durch die vorherrschende Windrichtung bestimmt wird, die eine ganz dünne Oberflächenschicht von einigen Millimetern, in der sich das Öl ja aufhält, mit einer relativ hohen Geschwindigkeit von etwa 4% der Windgeschwindigkeit vertreibt. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die sogenannten verbotsfreien Zonen, die bis vor kurzem noch in der Nordsee bestanden, wo man also Öl ablassen durfte, aufgehoben worden sind und dass in absehbarer Zeit, sobald die neue Konvention von allen Staaten ratifiziert worden ist, es nicht mehr erlaubt sein wird, überhaupt in einem Gebiet der Nord- oder Ostsee Öl abzulassen. Denn die verbotsfreien Zonen stellten sich durch unsere Versuche als sinnlos heraus, da bei entsprechenden Windstärken innerhalb weniger Tage die dort abgelassenen Ölmengen auf die Küste zutreiben konnten und dort die allen Badegästen doch hinreichend bekannten unliebsamen Erscheinungen erzeugen konnten. Aber Sie sagten, Öl sei ein Sonderfall. Weil das Öl an der Oberfläche treibt. Anders ist es mit den Stoffen, die sich im Wasser lösen und nachher gleichsam ein fester Bestandteil des Wassers sind. Es wäre das nicht so schlimm, wenn sich alles in gleichmäßiger Weise im Wasser ausbreiten würde. Das Weltmeer verfügt über viele Millionen Kubikkilometer vom Wasser und man könnte schon ziemlich beträchtliche Mengen reinbringen, ohne dass sich es nachteilig bemerkbar macht, wenn, und das ist der große Komma, nicht eine gegenteilige Wirkung von den Lebewesen des Meeres ausging, die gewisse Stoffe anreichern. Nicht alle Stoffe sind ja im Meer in gleich großer Intensität vorhanden. Es gibt zum Beispiel Schwermetalle, Eisen oder auch Gold, die nur in ganz geringen Spuren vorhanden sind. Wir nennen sie deshalb auch Spurenelemente. Und wenn solche Stoffe, zum Beispiel in radioaktiver Form, dem Meere zugebracht werden, dann sind gleichsam die Lebewesen, die ja nun nicht unterscheiden können, was radioaktiv ist oder was nicht, die nur nach den chemischen Eigenschaften unterscheiden, gewissermaßen sehr glücklich, dass sie plötzlich mehr Stoff dieser Art zur Verfügung haben und reichern diese Stoffe an. Auf diese Weise ist es möglich. Das heißt, sie nehmen sie auf. Sie nehmen sie auf, bauen sie in ihr Knochengerüst ein, Muscheln zum Beispiel. Und auf diese Weise ist es möglich, dass ein sehr beträchtlicher Teil der Abfälle über die Nahrungskette aus dem Meer wieder zurück an Land geliefert wird. Aber das sind ja Abfälle, die nicht nur die Schiffe dort hinein tun, sondern die durch die Flüsse von Industriewerken kommen können. Zum Teil, speziell im Falle der Radioaktivität, sind ja in einigen Ländern, auch die an der Nordsee liegen, die Reaktorwerke gekühlt durch Kühlwasser und das Kühlwasser wird dem Meere zugeleitet. Es wird das sogenannte Low-Level-Material, das niedrigaktive Material, dem Meere in gewissem Umfang zugeleitet. Man hat die Grenzen sehr niedrig gesetzt. Es besteht ganz sicher keine akute Strahlengefahr für irgendjemand, der mit den Füßen nun in dieses Wasser tritt oder darin schwimmt. Aber im Laufe der Zeit wird solches Material von den Lebewesen eben angereichert und dann in der Nahrungskette weitergegeben und kann auf diese Weise zurückkommen. Und bevor nun internationale Konventionen oder Vereinbarungen getroffen werden können, die gewisse Grenzen für die Abfallbeseitigung im Meere setzen, muss man natürlich die Gesetze und die Vorgänge, die sich daraus ergeben, viel genauer kennen, als wir das bis heute überhaupt tun können. Und diesem Zweck dient ein großer Teil unserer derzeitigen Forschungs- und praktischen Tätigkeit. Aber wie gehen Sie, Dr. Josef, denn zum Beispiel praktisch vor, um Radioaktivität im Meer zu messen? Da gibt es zwei grundsätzliche verschiedene Methoden. Einmal nehmen wir Wasserproben, die in unseren Laboratorien genau untersucht werden. Das ist deshalb nicht sehr einfach, weil das Meerwasser im Gegensatz zum Süßwasser eine große Menge Salz enthält, mehr als 30 Gramm im Liter, das die chemische Analyse sehr schwierig macht. Um eine Wasserprobe wirklich genau untersuchen zu können, brauchen wir größenordnungsmäßig einen Kubikmeter Meerwasser. Und Sie können sich vorstellen, dass das nicht einfach ist, solche Mengen zu entnehmen, an Land zu bringen und zu untersuchen. Wir haben deshalb auch eine zweite Methode noch entwickelt. Wir haben direkt registrierende Messgeräte, die auf unseren Forschungsschiffen, aber auch auf Feuerschiffen und so weiter eingesetzt sind. Diese Geräte befinden sich alle noch in Entwicklung und es sind erste Versuche, die wir machen. Und die sogenannte Brutto-Gamma-Aktivität, das ist ein Maß für die gesamte Strahlenmenge, laufend registrieren, sodass wir auch einen Überblick über die zeitlichen Schwankungen dieser Größen im Meere haben, während uns die Untersuchung einer Wasserprobe ja immer nur einen Einzelwert gibt. Das wird für das gesamte deutsche Küstengebiet und für deutsche Fischereigebiete laufend und in zunehmendem Maße durchgeführt, so lange, bis wir einen einigermaßen zuverlässigen Überblick über den Status quo und über die langsamen Änderungen des Status quo durch das neu eingebrachte Material erhalten haben, der ausreicht, um gewisse Vorhersagen machen zu können und um Fragen, die der Bund oder die Industrie oder Privatpersonen an uns richten, beantworten zu können. An solchen Auskünften sind die Wissenschaftler, Fischereibiologen und Fischfangtechniker eines dritten Zentrums der deutschen Meeresforschung interessiert, der Bundesforschungsanstalt für Fischerei. Ihr Forschungsobjekt ist der Fisch. Das große moderne Institutsgebäude liegt nicht weit vom Deutschen Hydrographischen Institut, ebenfalls an der Elbe. Hier sind die Institute für Seefischerei, für Küsten- und Binnenfischerei und für Netz- und Materialforschung untergebracht. Bis vor kurzem stand den Wissenschaftlern für Forschungsfrachten lediglich die Anton Dorn zur Verfügung. Mit Walter Herwig, dem ersten fischereitechnischen Spezialschiff der Welt, sollen der deutschen Hochseefischerei neue Möglichkeiten in den tropischen Gewässern eröffnet werden. Wir alle haben, sagen wir mal ganz ehrlich, Jules Verne gelesen. Und selbst diejenigen Leute, die auf diesem Schiff zu arbeiten haben, sind im Grunde ihres Herzens auch davon nicht ganz uninfiziert geblieben. Ein Forschungsschiff ist immer etwas Romantisches in allgemeinen Vorstellungen. Das zieht also über irgendwelche weiten Meere, entdeckt Inseln, die bis jetzt noch kein Mensch betreten hat, fährt in irgendwelche geheimnisvolle Klüfte ein und man weiß nicht, ob man von der anderen Seite wieder herauskommt. Man erlebt Abenteuer mit irgendwelchen Seeungeheuern. Wir alle kennen ja diese Bilder von den großen Riesentintenfischen, die dann auf die Schiffe kriechen, die Maste abbrechen und so weiter und so weiter. Aber leider sind solche Forschungsschiffe doch ziemlich, naja, ich möchte nicht gerade sagen banale Angelegenheiten, aber sie haben sich doch eben mit Tagesfragen zu beschäftigen. Natürlich hat man sich darüber den Gedanken gemacht, ein Forschungsschiff soll ja nicht nur heute fahren, das soll auch in 10 Jahren noch aktuell, noch up-to-date sein. Und infolgedessen macht man sich natürlich Gedanken, wie wird die Fischerei weitergehen. Man weiß ganz genau, dass alle Prognosen, ja, in den meisten Fällen doch nicht stimmen. Aber doch hat jeder so verfolgt eine gewisse Linie. Man denkt sich, so und so wird es gehen. Und auf dem letzten Fischereifanggerätekongress der Vereinten Nationen in London war eine der Fragen auch, wie glauben Sie, wird die Fischerei im Jahre 1970 oder 80 oder 2000 sein? Oder vielleicht im Jahr 2026? Das war ein Blick zurück in die 1960er Jahre. Die Fragen stellte Erich Nauseth. Zuvor hörten Sie eine Reportage des Tiefseeforschers Hans Hass. Diese können Sie auch hören in der ARD Audiothek, in der Rubrik HR Retro. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.